In der Sprecher des Konsultativrates der Gläubigen Koreas veröffentlichte am 3. August eine Stellungnahme und äußerte die Solidarität mit der Bevölkerung und den Gläubigen Südkoreas im Kampf gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD. Er unterstrich wie folgt: Gegenwärtig schließen sich in Südkorea dem Kampf der breiten Bevölkerungskreise gegen die THAAD-Stationierung auch die Gläubigen aktiv an. Die Anti-THAAD-Kampagne der religiösen Organisationen und verschiedener Bevölkerungskreise ist ein gerechter und richtiger Kampf, durch den sie die Aggressionshandlungen der USA zur Umwandlung Südkoreas in die Vorpostenbasis und Militärbasis für den Atomkrieg und die Weltherrschaftsstrategie vereiteln und die heilige Stätte der nationalen Religion Won-Buddhismus schützen wollen. Der Konsultativrat der Gläubigen Koreas verurteilt entschieden die kriegerische und landesverräterische südkoreanische Regierung, die das heilige koreanische Territorium und die heilige Religionsstätte den Amerikanern übergibt und somit die schwarzen Wolken des Atomkrieges in das Land hereinlässt. Der Rat bekundet der Bevölkerung und den religiösen Südkoreas im Kampf gegen THAAD und für den Schutz der heiligen Stätte der Religion volle Unterstützung und Solidarität. Die Regierung Südkoreas lässt die THAAD-Stationierung, die das vorangegangene Bakunhe-Regime forciert hat, stillschweigend durchgehen und beschäftigt sich darüber hinaus in hektischer Eile mit einer zusätzlichen THAAD-Aufstellung, indem sie die gerechte Selbstverteidigungsmaßnahme der DEVK kriminalisiert und den USA untertänig folgt. Das ist eine Beleidigung der Kerzendemonstranten, ein Landesverrat und eine unverzeihliche internationale wiedervereinigungsfeindliche Tat. Alle Religiösen und Gläubigen im Norden und Süden Koreas sowie im Ausland sollen über die Unterschiede im Glaubensbekenntnis hinaus am gerechten heiligen Kampf für die Vertreibung des Raketenabwehrsystems THAAD als des Herdes des Krieges aktiv und mutig teilnehmen.